Ist dein Leben ein Segen für andere, strömt die Liebe des Herrn durch dein Herz und verkündigst du ihn als den Retter von Sünden und Not allerwärts. Mach mich zum Segen für andere hier, mach mich zum Segen, ich flehe drum zu dir. Mach mich zum Segen für andere hier. Ist dein Leben ein Segen für andere? Ist dein Wandel ein Zeugnis vom Herrn? Hast du denen schon Liebe erwiesen? Die kalt sind ja feindlich und fern. Mach mich zum Segen für andere hier. Mach mich zum Segen, ich flehe drum zu dir. Nimm in mein Leben, dir will ich's geben. Mach mich zum Segen für andere hier. Der ist nicht ein Segen für andere, der nicht frei ist von Sünde und Bann. Darum willst du den Segen nicht hindern, gib dich Jesus hin völlig fortan. Mach mich zum Segen für andere hier, mach mich zum Segen, ich flehe drum zu dir. Nimm in mein Leben, dir will ich's geben, mach mich zum Segen für andere.